Ja, hallo und herzlich willkommen zur 176. Ausgabe des E-Government-Podcasts. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe mir heute wieder zwei Experten eingeladen. Einmal den Felix und einmal den Sirko. Und ich fange gleich mal mit dem Felix an. Ich grüße dich. Hallo Thorsten, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Felix Ebner. Ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Databund. Ich sage es jetzt einmal in der langen Form. Ich glaube, danach können wir es uns sparen. Das ist der Bundesverband der mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller im öffentlichen Sektor. Das bedeutet also ein Verband der Privatwirtschaft. Und entsprechend bin ich auch natürlich in einem Unternehmen tätig. Ich habe vor 14 Jahren die Mecodia GmbH gegründet in Baden-Württemberg, wo wir Fachverfahrenshersteller sind, und bin im Databund dann seit vielen Jahren zusammen mit Sirko, insbesondere auch im Vorstand, tätig, um ja ein bisschen weiterzuarbeiten am Thema Verwaltungsdigitalisierung. Ja, und dann herzlich willkommen, Sirko. Vielleicht stellst du dich auch nochmal vor. Ja, hallo Thorsten. Also ich freue mich auch sehr, heute in der Runde mit dabei sein zu können. Ja, also mein Name ist Sirko Schäffler. Bin seit knapp anderthalb Jahren jetzt der Vorstandsvorsitzende vom gerade eben vorgestellten Databund. War auch vorher dort auch schon einige Jahre im Vorstand dabei. Und da das ehrenamtlich ist, gibt es natürlich auch noch etwas als Unternehmer, was ich seit 25 Jahren dort mache. Bin also seit dieser Zeit Geschäftsführer der Bren SCC aus Merseburg. Und wie soll es anders sein im Databund? Wir arbeiten natürlich als Bren SCC auch für die öffentliche Hand und haben natürlich auch aus eigenem Erleben dann die Dinge dort jeden Tag vor der Brust, die wir dann also hier auch im Vorstand dann besprechen. Und ich denke, wo wir also heute hier auch zusammengekommen sind und einige Aspekte dann darüber dann auch austauschen werden. Genau, deswegen sind wir da, und ich schaffe es einfach nicht, dass meine Gäste nicht schon das Thema spoilern in der Vorstellung, aber das macht euch alle sympathisch. Und deswegen fangen wir direkt mal an. Es geht heute um den Databund, und vielleicht erzählt ihr erstmal, was ist der Databund und wie sind so ein bisschen so geschichtliche Hintergründe? Wie ist es denn dazu gekommen? Naja, also geschichtlich müssen wir ins Jahr 2006 zurückgehen. Das überrascht den einen oder anderen Gesprächspartner, den wir haben, dass es uns schon so lange gibt, weil es gibt ja, naja, immer wieder neue Gremien und Vereine und Verbände, die sich mit dem Thema der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung beschäftigen. Wir sind 2006 zusammengekommen als Verband, um ganz einfach zentrales Forum für Fachverfahrenshersteller und Betreiber zu bieten, dass wir also dort eine Interessensgemeinschaft sind, die über die individuellen Interessen der einzelnen Hersteller hinaus ganz klassische Verbandsarbeit machen. Und das hat sich also über die Jahre gut entwickelt. Wir sind jetzt bei 80 Mitgliedern, haben also auch einen regen Themenzuwachs und wollen als Databund natürlich auch unseren Beitrag leisten in der gesellschaftlichen Debatte, wie wir also in Deutschland die Digitalisierung, die digitale Verwaltung dort vorantreiben können, und wollen halt eben auch anpacken, Rahmenbedingungen schaffen für unsere Mitglieder, die übrigens im Wettbewerb, viele sind im Wettbewerb bei uns Mitglied. Also es geht ja nicht darum, um hier gemeinsam Aufträge zu bekommen, sondern es geht darum, dass man unter guten Rahmenbedingungen gemeinsam hier dort in den Wettbewerb treten kann, um Innovationen ringen kann. Und am Ende kommt das natürlich öffentlichen Hand, insbesondere den Kommunen, den Bundesländern zugute. Und dann sind wir natürlich beim Endkunden. Das sind die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft und so weiter. Das heißt also, das ist da, wo wir angetreten sind, eine gute Arbeit. Das heißt, eure Mitglieder stehen auch untereinander im Wettbewerb. Also ist jetzt nicht. Ja, das ist ganz normal. Das ist für das ein oder andere neue Mitglied am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber wir merken, dass wenn es dann um die Fachlichkeit geht, dann wird die Scheu auch abgelegt, und dann wird in Gruppen, in Arbeitsgruppen, auch in Standardisierungsgremien gemeinsam darum gerungen, weil am Ende weiß ja niemand, auf welche Art und Weise er das Ergebnis ausbaden muss. Also ist er natürlich bemüht, dort einen guten Beitrag zu leisten, und das wird dann auf einem anderen Spielplatz ausgetragen, wer am Ende dann den Auftrag bekommt. Aber dass er überhaupt die Chance bekommt, sich um den Auftrag bewerben zu können, dafür lohnt es sich also auch, im Databund Mitglied zu sein. Und wir haben den einen oder anderen Markt schon fast von uns gehen sehen. Dann sind also neue Mitglieder zu uns gekommen. Und also wir haben also es immer wieder geschafft, dass ein Markt da ist, dass also auch Anbieter dort darum ringen können. Felix, vielleicht die Frage an dich. Wer kann denn Mitglied werden im Databund? Ja, grundsätzlich kann jeder, der privatwirtschaftlich organisiert ist. Mitglied werden. Also wenn ich jetzt mal so die Fläche anschaue, dann haben wir natürlich zwei, ich sag mal, ganz spitze Verbände, die sich nur um das Thema Verwaltungsdigitalisierung kümmern. Das sind der Databund und die Vitaco. Und bei der Vitaco sind dann letztendlich all diejenigen organisiert, die öffentlich-rechtlich organisiert sind, und alle, die privatwirtschaftlich organisiert sind, die können sich beim Databund versammeln. Das ist so ein bisschen so das Trennmerkmal. Und das merkt man auch mittlerweile. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren wirklich größere Mitgliederzuwächse gehabt, dass auch einfach dann die Themen, die im Databund behandelt werden, auch breiter aufgestellt sind. Vor 15 Jahren war der Databund wirklich der spitze Verband der Fachverfahrenshersteller, die Kernverwaltungen betrachtet haben, die Meldewesen programmiert haben, die Bauanträge programmiert haben. Das waren die klassischen Fachverfahren. Und durch immer mehr Mitglieder, neue Mitglieder, junge Mitglieder, GovDecs unter anderem auch, sind auch die Themen natürlich breiter geworden, so dass heute also nicht nur Fachverfahrenshersteller im eigentlichen Sinne im Databund drin sind, sondern eine ganze Palette an Anbietern, die einfach digitale Lösungen für die öffentliche Verwaltung anbieten. Und dadurch hat man natürlich dann auch diese große Chance, in Arbeitsgruppen zu ganz unterschiedlichen Themen einfach Herausforderungen gemeinsam zu betrachten, die man als Inhaber geführter Mittelstand, als kleinere Unternehmen vielleicht so gar nicht betrachten könnte, wo man sich dann Gedanken macht darüber, was könnte der beste Standard sein, um im Bereich DMS wirklich voranzukommen, oder was für Herausforderungen gibt es aktuell mit NIS 2, mit Datenschutz, mit sonstigen Themen, wo man alleine vielleicht als Unternehmer auf weiter Flur verloren geht, aber gemeinsam im Verband dann einfach auch stark auftreten und auch Lösungen erarbeiten kann. Jetzt habt ihr es schon so ein bisschen in der Vorstellung auch anklingen lassen. Was sind denn so die Aufgaben des Databundes? Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen vertieft drauf eingehen. Ja, also zum einen ist es natürlich die Arbeit nach innen. Also, dass man als Gemeinschaft sich Themen erschließt. Und da sind wir in den letzten Jahren also auch in der Anzahl der Arbeitsgruppen stark gewachsen. Also, wir haben ganz früh technische Zusammenarbeit im Bereich zum Beispiel X-Domäer. Das haben wir nicht gemacht. X-Finanz war das. X-Finanz haben wir gemacht. X-Domäer machen die Kollegen von der öffentlichen Hand. Kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Ist ein auch interessantes Thema. Also wir haben uns intensiv mit Standardisierung beschäftigt, technische Zusammenarbeit, aber uns dann auch Themen wie Datenschutz, Barrierefreiheit erschlossen. Und eine recht junge AG, die sehr, sehr gut besucht ist, ist diejenige, die sich also mit Infrastruktur und Datenaustausch beschäftigt. Also wir haben natürlich eine sehr, sehr vielfältige Welt, und Felix hat es ja, die Stichpunkte ja auch mal gesagt, NIS 2 und andere Sachen, die in der Privatwirtschaft selbstverständlich gelten, gelten ja zum Teil auch für die öffentliche Hand. Und wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, dass diese Lösungen, die jeder Einzelne dort entwickelt, auch funktioniert. Und das heißt, das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Natürlich darf jeder irgendwo mal aushelfen, aber spätestens der Torwart hat Torwarthandschuhe an. Und so ist das eigentlich auch im Databund. Also, dass jeder im Grunde genommen dort entweder in der Kernverwaltung oder in anderen Bereichen dort eine Nische gefunden hat, die sich manchmal nicht so genau abgrenzen lässt. Aber grundsätzlich hat er natürlich nur einen Teil des gesamten Marktes dort in der Abdeckung. Und darum geht es natürlich auch, ne, dass er in diesem Teil optimal sich auch informieren kann, gesetzliche Anforderungen kennt. Das ist für kleine Unternehmen sehr, sehr herausfordernd. Und dass man sich natürlich auch erstmal hilft im Verband, sich die Dinge dort zu erschließen, zu erklären. Dinge sind teilweise sehr schnelllebig. Dinge, die vor 5 Jahren gegolten haben, sind dann teilweise durch EU-Verordnungen, EU-Richtlinien dann auch obsolet geworden. Und aus dieser Kenntnis heraus, worum es geht, und das ist dann vor allen Dingen Aufgabe der Arbeitsgruppenleiter, des Vorstandes, haben wir natürlich den Blick nach draußen. Das heißt, dass wir gucken, was passiert draußen. Und wir haben im Databund natürlich, wenn wir uns mal die Gesetzgebung anschauen, ich hatte schon gesagt, am Ende EU, das ist natürlich ganz weit draußen, trifft uns aber immer mehr, hat auch nicht jedes Mitglied, glaube ich, auch nicht jeder Kunde von uns im Blick, sollte man aber haben. Dann haben wir natürlich die Bundesgesetze, also ganz prominent OZG, OZG-Änderungsgesetz, was jetzt im Bundesrat gescheitert ist. Das lernt man natürlich dann auch im Verband, wie solche Abläufe sind, gezwungenermaßen, weil man muss sich ja am Ende ja darauf vorbereiten, und dann bereitet man sich darauf vor und dann kommt es dann doch nicht. Geht das Leben auch weiter. Und dann haben wir natürlich Landesgesetzgebung. Das heißt also, wir haben auch das Databund schon an Gesetzgebungsverfahren auf Länderebene teilgenommen, haben auch da Entscheidungen beeinflusst. Und das ist natürlich anstrengend für einen Verband, weil wir natürlich hier, man kennt bundesweit die Diskussion um Datenschutz, also wir haben ja 16 Datenschutzbeauftragte, dass man dort immer wieder auch in die Landesumsetzungen dort reingucken muss. So, und der Markt ist dann natürlich für die öffentliche Hand auch immer durch die Bundesländer geprägt. So, und da versuchen wir unterstützend zu wirken. Wenn also Mitglieder zu uns kommen und sagen, wir haben dort ein Gesetzgebungsverfahren, was aus unserer Sicht absurd ist, dann versuchen wir uns natürlich als Verband dort zu beteiligen, versuchen eine Fachmeinung im Verband einzuholen und dann über die Möglichkeiten der Beteiligung, die man dort in vielfältiger Form hat, dann auch Stellungnahmen oder andere Dinge abzugeben. Also das ist das, wo wir uns aktiv einbringen. Und ich glaube, da kann Felix dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher was dazu sagen. Wir haben ganz intensiv das Thema Standardisierung und Normung noch mal in den Mittelpunkt gerückt. Etwas, was, wenn man in einem Land lebt, was das DIN zur Welt gebracht hat, selbstverständlich sein sollte, haben wir gemerkt, dass man doch teilweise damit fremdelt. Und oft werden ja Dinge wieder mal neu erfunden und oft wäre es besser, dass man auf das Bewährte hinweggeht. Also das sind so Dinge, wo wir uns intensiv beschäftigen. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es geht um Rahmenbedingungen und ich denke mal, das ist das. Also wir sind sehr immer daran interessiert, was die Mitglieder bewegt. Deswegen sind die Arbeitsgruppen auch wichtig und wir versuchen das also dann nach außen zu spiegeln und das, was wir von außen reinbekommen, auch wieder in den Databund hineingeben. Also es ist also eine sehr, sehr lebendige Community, die wir hier also dann entsprechend haben und wir wollen natürlich auch Wirkung erzeugen. Also auf Standardisierung und Norm gehe ich später drauf ein, weil ich glaube, da habe ich viele, viele Fragen an euch. Aber Felix, der Sirko hat jetzt gerade von Arbeitsgruppen gesprochen. Was gibt's denn für Arbeitsgruppen bei euch im Databund? Ja, Arbeitsgruppen gibt's häufig zu verschiedenen technischen Themenfeldern, sagen wir es mal. Es gibt zum Beispiel die AGDMS, die dann alle Fachverfahrenshersteller, die mit dem Dokumentenmanagement zu tun haben, besuchen. Da hat man auch sicherlich, ich sag mal, den stärksten Wettbewerb untereinander. Also das sind wirklich große Wettbewerbe miteinander, die vielleicht auch so im täglichen Umgang jetzt auch nicht immer den freundschaftlichsten Ton miteinander haben und wirklich auch im heftigen Wettbewerb miteinander stehen, die dann da aber einträchtig an einem langen Tisch zusammensitzen und gemeinsam am Standard DocuFIS arbeiten, weil sie einfach eine Herausforderung gesehen haben, die alle DMS-Anbieter betrifft und gesagt haben, da müssen wir dann was gemeinsam tun. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Arbeitsgruppen, die auch in den Themenbereichen unterwegs sind. Die AG-CMS-Portale, die zum Beispiel auch von Sirko direkt geleitet wird. Es gibt die AG-Datenschutz, die AG-Barrierefreiheit. Es gibt eine extra AG-Recht mittlerweile, die sich dann auch teilweise mit Herausforderungen des Vergaberechts im Speziellen beschäftigt. Die neueste AG ist dann Datenschutz, nicht Datenschutz, sondern Datentransport und Infrastruktur. Aber es gibt auch AGs, die dann teilweise zeigen, dass der Databund halt eben mittlerweile auch thematisch größer wird. Wir haben also seit 2 Jahren auch eine AG Gesundheitswesen, die also dann, ich sag mal, jetzt nicht in der klassischen kommunalen Verwaltung angesiedelt sind, sondern auch einfach nochmal ein Thema dann betrachten, das jetzt auch außerhalb unserer klassischen Ansprechpartner drin ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass man einfach dann auch in der Außenwirkung sagen kann, wenn der Databund dann wirklich als Interessensvertretung, als Teilhaber an der Willensbildung mitwirkt, dass wir dann sagen können, okay, immer wenn es um die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Wesen geht, können wir auch als Ansprechpartner mitdiskutieren und können auch unsere fachlichen Meinungen einbringen. Jetzt hast du auch ganz oft Standards gesagt, Standards und Normen. Jetzt will ich euch mal aufgreifen und fragen, was macht ihr denn da konkret bei dem Thema Standards und Normen? Ja, Standards und Normen. Also der Databund beschäftigt sich eigentlich seit seiner Gründung mit Standards und Normen, weil wir als Databund seit der Gründung die Meinung vertreten, dass ein gutes Standardisierungsregime, eine gute Infrastruktur unumgänglich ist, um eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung zu betreiben. Deswegen haben wir uns teilweise bei der Erstellung von Standard selber beteiligt, gerade in der AGDMS, wo wir den Standard DocuFIS erarbeitet haben, der mittlerweile auch DIN-Spec eingetragen ist und, glaube ich, auch seine absolute Berechtigung hat im Zusammenspiel und Zusammenwirkung, unter anderem auch mit Xdomea. Wir haben allerdings dann vor allem, ich sag mal so 2020, 2021, dann auch in der Außenwirkung kommuniziert und gesagt, das mit der Standardisierung, so wie es momentan läuft, funktioniert es nicht. Wir sagen einfach, Standardisierung, das muss gedacht und getan werden, so wie es seit 117 Jahren beim DIN gemacht wird. Und zwar nämlich im Konsens. Standardisierung kann nicht verordnet werden, Standards müssen im Konsens erarbeitet werden. Und das hat in den vergangenen Jahren in der Verwaltungsdigitalisierung nicht immer so stattgefunden, wie wir uns das dann als letztendlich Umsetzende gewünscht hätten, weil am Ende die Standards umsetzen, programmieren, das sind wir. Wir bringen die Manpower nachher auf die Straße und wir sind auch diejenigen, die auf der letzten Meile unterwegs sind in den Kommunen. Und deswegen haben wir 2000, 2022 dann ein Projekt gemeinsam mit dem Dean angestoßen, wo wir ein White Paper formuliert haben, wie stellen wir uns künftig die Standardisierung in der öffentlichen Verwaltung vor, und haben da auch versucht, wirklich über alle Stakeholder hinweg einfach Beteiligte zu finden, die daran mitarbeiten. Und das hat auch gut funktioniert. Das bedeutet, ich sag mal, die relevanten öffentlichen Institutionen, wie zum Beispiel die COSIT, allerdings auch die kommunalen Spitzenverbände, Stakeholder aus den Ministerien, aus den Ländern, vor allem natürlich aber auch aus den Kommunen, aber auch gerade die privaten und die öffentlichen IT-Dienstleister waren mit dabei, genauso wie die Wissenschaft und Zivilgesellschaften. Die haben sich an einen Tisch gesetzt und im Prozess über einen halben Jahr und haben ein White Paper ausgearbeitet und gesagt, das wäre mal unser Vorschlag, so sollte es laufen. Und dann sind wir mit diesem White Paper natürlich auch los und haben gesagt, wenn alle Beteiligten, die wirklich relevant sind für die Standardisierung in Deutschland, wenn alle die gleiche Meinung haben und sagen, wir müssen hier was anders machen und wenn möglich nach diesen vier Grundsätzen, die wir in diesem White Paper erarbeitet haben, dann sollte man das nicht nur anschauen, sondern dann sollte man auch vielleicht danach handeln. Und wir hoffen, dass es da in Zukunft auch erfolgreich weitergeht. Dann sag doch mal was zu den vier Grundsätzen. Ja, die vier Grundsätze, die lauten der Grundsatz der Transparenz. Das ist eigentlich der wichtigste Grundsatz, der vor allem auch auf diesen Konsens abspiegelt, dass man sagt, eine konsensbasierte Standardisierung kann immer nur so funktionieren, dass wenn ein Vorhaben beginnt, wenn man sagt, man braucht in einem bestimmten Bereich einen Standard, dass möglichst früh informiert wird. Dass also alle, die dazu etwas zu sagen haben, die dazu etwas beizutragen haben, die mitarbeiten sollten und könnten, auch dementsprechend Kenntnis erhalten und dann auch die Möglichkeit erhalten, wirklich mitzuwirken. Also das Mitwirken ohne Einschränkung, damit am Ende wirklich ein konsensbasierter Standard, der möglichst schnell, möglichst einfach und vor allem natürlich auch möglichst kostengünstig bei allen, die es brauchen, umgesetzt werden kann. Und dazu braucht es viel, viel Kommunikation, dafür braucht es viel, viel Organisation und dafür braucht es ein gewisses Verständnis von, naja, ich kann das nicht alleine machen. Transparenz bedeutet, ich kann es nicht im stillen Kämmerlein. Und dann gibt es noch drei weitere Grundsätze. Der zweite ist der Grundsatz der Konvergenz, dass wir gesagt haben, wenn es Standards gibt, dann müssen die auch ineinander greifen. Unser Ziel muss ja sein, dass es letztendlich eine Verwaltungsdatensprache gibt, die alle miteinander verstehen können, basierend auf Standards, und dass die Standards sich widersprechen können. Auch eine Registermodernisierung, auch viele andere Dinge können nicht funktionieren ohne die entsprechenden konvergenten Standards. Genauso wie dann auch der dritte Grundsatz so relevant ist wie die beiden davor, das ist dann der Grundsatz der Interoperabilität, wo wir vor allem aber auch nochmal versucht haben klarzumachen, es geht eben nicht nur um, ich sag mal, technische Interoperabilität oder ich sag mal noch im nächsten Schritt semantische Interoperabilität. Es muss viel, viel weiter gehen. Wenn wir einen tollen Standard machen für einen Organisationsprozess, der einfach nicht gut ist, der insbesondere auch die, ich sag mal, Möglichkeit der Digitalisierung außen vor lässt und einfach nur den Papierprozess digitalisiert, ist dann immer noch ein schlechter Standard, auch wenn er fachlich gut erstellt worden ist. Also Interoperabilität bedeutet auch immer organisationale Interoperabilität und vor allem rechtliche Interoperabilität. Und ich meine, ich habe selber, bin ich so ein bisschen das Einhorn im Databund, weil ich einer der wenigen oder der einzigste bin, der irgendwann mal ein rechtswissenschaftliches Studium durchlaufen hat. Ohne rechtliche Interoperabilität werden wir es nicht schaffen. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht anfangen zu zählen, wie viele Einkommensbegriffe gibt, aber das ist ja was, was uns in der Standardisierung nicht unbedingt hilft. Ja. Und der letzte Grundsatz, den wir noch erarbeitet haben, ist der Nachhaltigkeit. Das wird häufig vergessen. Standardisierung ist halt kein Sprint. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, jetzt haben wir den Standard fertig gemacht, schmeißen ihn auf den Tisch und legen los, sondern man braucht Kontinuität. Man muss sich immer wieder hinsetzen, man muss den Standard aktuell halten und muss immer wieder sagen, brauchen wir den noch, brauchen wir nicht mehr oder braucht er ein Update? Und naja, wenn man diese Standards, wenn man diese Grundsätze dann gemeinsam anschaut, diese vier, dann wird einem am Ende klar sein, dass Standardisierung auch Geld kostet und dass es Mühe mit sich bringt. Und wie das in Zukunft umgesetzt wird, das wird man sehen. Und ich hoffe da schon sehr auf die Initiative von Bernd Schlömer und von Federuose, die sich dem Thema ja am IT-Planungsrat angenommen haben. Das wäre direkt meine Frage. Ihr habt ja den Standard DokuFIS maßgeblich mitentwickelt. Und ist der schon nach diesen Grundsätzen entwickelt worden? Und wie geht's da weiter? Gibt's schon andere Standards, die quasi in der Pipeline sind, die da nach diesem Standard oder nach diesen White Paper Vorschlägen oder nach den vier Grundsätzen entwickelt wird? Also DokuFIS war für den Verband, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein. Also wir haben uns angeschaut, wie eben diese Thematik zwischen den E-Akte-Herstellern und den Fachverfahrensherstellern der Datenaustausch gelöst wird. Und wir haben alles geprüft und überlegt und haben uns dann also einen Industriestandard genommen, der vorhanden ist, der auch etabliert ist in dem Bereich und haben diesen Industriestandard dann angepasst. Uns einen Teil genommen, Vereinbarungen getroffen und den gemeinsam mit dem DIN, das war ein guter Kompromiss, ein kurzer Weg, dort als DIN-Spec dort dann auf den Weg gebracht. Das heißt also, dass dieser Standard also auch über den Databund hinaus, denn jedem in Deutschland, der ein Leistungsverzeichnis für eine Vergabe vorbereiten möchte, dann zur Verfügung steht und dann auch darauf partizipiert. Und diese vier Themen spielen natürlich dann durchaus eine Rolle. Und wir haben jetzt gemerkt, ich hatte das vorhin schon mal kurz angeschnitten, das gehabt. Also wir haben jetzt also im Databund in der freiwilligen Selbstverpflichtung uns auf DocuFIS verständigt, was auch Diskussionen gegeben hat. Also vor vielen Jahren gab es dann auch wirklich Diskussionen, weil auch der ein oder andere dort natürlich ein gutes Geschäftsmodell bei proprietären Schnittstellen gesehen hat. Aber die Komplexität und die Realität wurde natürlich dann bei der Zusammenarbeit von verschiedenen Lösungsanbietern dann am Ende dann doch die Programmieren- und Entwicklungsabteilungen ein. Das heißt, die Komplexität beherrscht auf Dauer niemand. Ich habe unterschiedliche Versionsstände. Und dann eben nicht nur Versionsstände, sondern ich habe noch Versionsstände auf unterschiedlichen Datenaustauschformaten. So, und das ist in diesem sensiblen Bereich einfach nicht leistbar. Was wir dann mehr oder weniger unbeobachtet an uns vorbeiziehen lassen haben, weil wir auch nicht beteiligt worden sind. Wir wussten zwar, dass es das irgendwo gibt, ist halt eben dieses Thema X-Domäre. Und wir haben dann auch nochmal uns jetzt in diese Gremien reingeschaut und die waren dann halt eben vorwiegend oder fast ausschließlich nur von Öffentlichen dort beteiligt, also war die Beteiligung dort sichergestellt. So, und dann merkt man natürlich, wenn ein Standard in einem geschlossenen Bereich entwickelt wird, dann braucht man sich nicht wundern, dass er vom Markt insgesamt A nicht gekannt wird und B natürlich auch, weil er nicht bekannt ist, gut umgesetzt wird. So, und da muss man, das ist, ich sage das jetzt mal völlig kritikfrei, das ist halt eine Feststellung. Das heißt also, diese vier Punkte, die kann man also hernehmen und immer wenn Standardisierung nicht gut gelaufen ist, wird man immer zu diesen vier Punkten Punkte finden, die nicht eingehalten worden sind. Das heißt also, dass das auf Dauer wirklich tragfähig ist. Der letzte Punkt war ja Nachhaltigkeit, was ja nichts anderes heißt, wir schmeißen bitte nicht das Geld zum Fenster raus, ne? Und wir reden ja auch über sehr, sehr viele Bedienstete in der öffentlichen Hand, die ja auch geschult werden müssen. Das heißt also, wir reden ja nicht nur über die Betriebskosten oder die Anschaffungskosten, sondern wir reden ja auch am Ende über Personal, was entsprechend mit Lösungen vertraut gemacht werden muss, die möglichst ja auch lange und auch gut qualifiziert damit arbeiten müssen. Und wenn man das alles mal in Summe betrachtet, ist man, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut beraten, sich die Zeit zu nehmen und genau diese Punkte zu pflegen, damit diese Dinge dann eben auch auf lange Sicht sich dann gut entwickeln. Und ich glaube, Schnellschüsse werden hier auch keine Erfolge bringen. Also die Frage war ja jetzt noch, ob es weitere Standards gibt. Also im Moment sind wir also damit beschäftigt, uns mit DocuFIS in diesem Bereich da zu befassen. Und uns geht es jetzt im Moment auch erstmal um das Grundsätzliche, um das Thema Standardisierungsboard, was ja auch von IT-Planungsrat ja auf den Weg gebracht worden ist. Und wir sind dann sehr, sehr gespannt und wir hoffen da sehr, dass die Dinge, die man da formuliert hat, auch die Erwartungshaltung an dieses Standardisierungsboard, was ja sehr, sehr breit dort aufgestellt ist, dass man dort auch die Dinge dann herausfindet, die also dann auch wirklich wert sind zu standardisieren. Und das können wir natürlich dann auch wieder mit unserer Mitgliedschaft dann entsprechend bedienen und widerspiegeln. Und also das würden wir jetzt mal abwarten, was da die Ergebnisse sind, wo da die Juckepunkte sind und wo da Standardisierungsbedarf ist. Dann kann man sicherlich dann also auch sicherlich nicht alleine als Databund sich dort mit dem einen oder anderen Thema intensiver befassen. Ihr habt ja im Databund auch noch sowas wie eine einheitliche oder gemeinschaftliche Plattform, dieses Voice. Könnt ihr dazu was sagen, was das ist und wie ihr da alle mitarbeitet an dem ganzen Thema? Naja, die Voice-Plattform ist eine Plattform, die von einigen Mitgliedern des Databundes benutzt wird. Prinzipiell steht da die Möglichkeit, dass da sicherlich jeder unter geeigneten Rahmenbedingungen das auch nutzen kann. Aber das ist eine Idee von Databund-Mitgliedern. Übrigens, es gibt auch Voice-Partner, die sind nicht Mitglied im Databund. Also da gibt es also eine hohe Schnittmenge. Ist ein Zeichen, dass man zusammenarbeiten kann, aber das ist jetzt kein Projekt des Databundes als solches. Also es gibt eine hohe Schnittmenge und ist sicherlich für den einen oder anderen Fachverfahrenshersteller eine gute Lösung perspektivisch, wenn er dort sich da mit dem Gedanken trägt, seine Plattform, die er vielleicht jahrelang betrieben hat, weiterzuentwickeln, dafür eine Lösung zu finden. Es gibt auch andere Plattformen gegebenenfalls, die er da am Markt dort nutzen kann. Also wie gesagt, ist eine gute und sinnvolle Idee, die von einigen Databund-Mitgliedern dort vorangetrieben wird. Und Felix hat es vorhin ja gesagt, wir sind ja im Databund schon deutlich über die Kernverwaltung hinaus gegangen. Also es gibt ja eine sehr, sehr große Vielfalt von Dingen, die also sich nicht nur mit der Kernverwaltung beschäftigen. Und Voice ist ein typisches Produkt für die Kernverwaltung und ist, denke ich mal, eine schöne Sache. Aber es gibt also auch, wie gesagt, dort andere Ansätze. Eins eurer großen Projekte, Felix und ich, wir hatten das im Vorgespräch, als du noch nicht da warst, ist ja die Comdigitale. Was ist denn die Comdigitale? Tja, die Comdigitale ist die Antwort des Databunds auf das Rufen aus der Mitgliedschaft, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, wir hatten früher in Nordwestdeutschland viele Veranstaltungen, die einfach, ich sag mal, im Veranstaltungskalender der Verwaltungsdigitalisierung fest verankert waren. Ja, das waren natürlich viele, viele Jahre lang die CeBIT mit ihrem Public Sector Park. Das waren aber dann auch andere Veranstaltungen wie die DICOM oder ähnliche. Das bedeutet, wir haben also wirklich Veranstaltungen gehabt, die da einfach fest stattgefunden haben. Und nach dem CeBIT-Ende und nachdem der Nachfolger 22X dann auch nie aufgrund von Corona richtig ins Laufen kam, ist den Mitgliedern einfach aufgefallen, dass es fehlt an einer Plattform des Austausches und an einem Marktplatz in Nordwestdeutschland, wo man über Verwaltungsdigitalisierung spricht. Und ich meine, in Süddeutschland oder haben wir die Kommunale in Nürnberg und dann haben wir natürlich noch ein bisschen die Smart Country Convention, die aber natürlich teilweise schon, ich sag mal, einen anderen Schwerpunkt hat oder nicht unbedingt immer nur ausschließlich die Themen der Verwaltungsdigitalisierung betrachtet. Und deswegen hat dann 2022 der Databund gesagt, okay, wenn es auf dem Markt jetzt nichts gibt, dann verstehen wir, dass wir diesen Marktplatz und diesen Ort des Austausches brauchen und haben deswegen die Comdigitale in Bielefeld ins Leben gerufen. Und die Premiere 2022 war auch sehr erfolgreich. Es waren über 100 Aussteller da. Es hat der begleitende Kongress stattgefunden mit mehr als 125 Panels und insgesamt 1750 Besuchern, die diese Panels und den Marktplatz letztendlich besucht haben. Und in diesem Jahr, alle 2 Jahre, findet die Veranstaltung statt, findet es wieder vom 19. bis zum 21. November in Bielefeld statt und auch wieder mit diesen bekannten Elementen wie dem Digitalkongress und auch dem Digital Award. Und gerade der ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes für die öffentliche Verwaltung. Ich meine, Awards gibt es viele, aber Awards, die wirklich die Best Practices, die Bestleistungen aus den kommunalen Verwaltungen auszeichnen, die gibt es noch nicht so viele. Und das haben wir 2022 bei der Comdigitale gestiftet und haben es jetzt auch in der Kooperation mit der Nürnberger Kommunale fortgesetzt, dass jedes Jahr im Wechsel, einmal in Nürnberg, einmal in Bielefeld, der Digital Award verliehen wird, wo wirklich ins Scheinwerferlicht die Projekte gerückt werden, die richtig klasse funktionieren in den Kommunen. Weil häufig, naja, auch jetzt gerade die letzten Wochen, man tut sich sehr, sehr leicht zu sagen, die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, das funktioniert alles nicht und das tut alles nicht und wir sind Jahrzehnte hinterher. Und sicherlich gibt es Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen, wo auch wir als Privatwirtschaft unseren Teil leisten müssen. Aber es gibt sie halt eben auch schon, diese richtig tollen Beispiele. Und die dort zu zeigen und diesen Best-Practice-Ansatz auch mitzugeben, dass andere den Mut haben, genauso innovativ voranzugehen, das ist der Sinn von diesem Digital-Award. Und wir freuen uns in diesem Jahr sicherlich wieder auf viele, viele spannende Bewerbungen. Und da kann ich auch nur für die anderen Juroren sprechen, die da mit mir in der Jury drin sitzen, die da schon gespannt drauf warten. Markus Richter, Bundes-CIO, ist wieder mit dabei. Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und dem KGST sind mit dabei. Das bedeutet, wir haben hier wirklich eine hochkarätige Fachjury, die das bewertet. Und deswegen kann ich wirklich nur jeden aus der öffentlichen Verwaltung, der Vollblut-Digitalisierer ist, nur ermuntern, sich damit in sein Projekt zu bewerben und dann auch vom 19. bis zum 21. November nach Bielefeld zu kommen. Wahrscheinlich habt ihr keine Podcast-Kategorie. Was ist, würde ich mich da auch mal bewerben als digitales Produkt? Ja, also eine Podcast-Kategorie könnte es schon geben, aber dann müsste das halt eben aus der Kommune kommen. Also das ist ja das Ding, es gibt drei Kategorien. Es gibt einen Preis für Kommunen unter 20.000 Einwohnenden, einen Preis für die Kommunen über 20.000 Einwohnende und dann gibt es noch eine Kategorie für die Landkreise und da wirken dann auch noch Ministerien und sonstige Behörden mit. Also ich sag mal, eine Stadtwerke in 100%iger Trägerschaft, die könnte sich noch in der dritten Kategorie bewerben, ob du jetzt mit deinem Podcast Da müsstest du dir einen Bürgermeister suchen, der sagt, der macht da sein Label drauf, ab sofort zur E-Government-Podcast der Gemeinde Hirschauer oder sowas, dann funktioniert's ja. Nee, der E-Government-Podcast bleibt frei und mein eigenes Ding. Ihr habt vorhin gerade gesagt, Comdigitale, ihr seid 80 Mitglieder, aber ihr habt 100 Aussteller. Das heißt, die Comdigitale ist tatsächlich auch offen für Nicht-Mitglieder des Startup-Bundes. Ja, und das ist doch auch wichtig und richtig. Es war von Anfang an klar, es soll keine Leistungsschau des Verbands sein, sondern es sollen alle mitwirken. Es soll ein Marktplatz natürlich sein, wo die besten und innovativsten Produkte gezeigt werden von jedem, der etwas zu bieten hat. Aber es soll ja insbesondere ein Ort des Austauschs sein. Deswegen ja auch dieser Schwerpunkt auf den Digitalkongress. Auch in diesem Jahr planen wir wieder mit deutlich mehr als 100 Panels, die während der Zeit an den 3 Tagen stattfinden werden. Und es soll einfach in Nordwestdeutschland der Anlaufpunkt sein, für die kommunalen Digitalisiererinnen und Digitalisierer dorthin zu gehen, sich auszutauschen, Neues zu hören und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deswegen war von Anfang an klar, dass jeder natürlich am Marktplatz mitwirken darf, der das möchte. Das bedeutet, es sind öffentliche IT-Dienstleister mit dabei, es sind aber auch Verbände mit dabei, die in der Ausstellungshalle sein werden und einfach mit ihren Mitgliedern ins Gespräch kommen werden. Also es ist ganz offen, ganz bunt und sehr innovativ. Und es ist jetzt auch tatsächlich so, dass wir heute die letzte Fläche vergeben haben. Das bedeutet, wir haben jetzt im April schon die Auslastung geschafft, so dass leider keine neuen mehr mit hinzukommen können, aber dass wir wieder knapp diese 100 Aussteller erreichen werden. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung wieder im Herbst. Genau, und die gute Nachricht, wer den Veranstaltungskalender des E-Government-Podcasts abonniert, der hat auch die Comdigitale in seinem Kalender drinstehen, sodass er es nicht vergessen kann. Ganz, ganz wichtig. Unbedingt vorbeikommen. Genau, was gibt's denn sonst noch so für Projekte bei euch im Databund, was ihr so anstoßt, was eure Verbandsarbeit ausmacht? Wir forcieren unsere Präsenz in Berlin, also pflegen regelmäßig Kontakt mit verschiedensten Bundestagsabgeordneten. Wir haben jetzt zum zweiten Mal in diesem Monat die parlamentarische Digitalnacht in Planung und auch da geht es um Austausch. Das heißt also, wir wollen darstellen, was möglich ist seitens der Wirtschaft und wollen natürlich auch mit den Abgeordneten ins Gespräch kommen. Also, dass dieses Verständnis, worüber sie dort in den Ausschüssen, da reden wir ja nicht nur vom Digitalausschuss, dann an Gesetzgebungsverfahren und anderen Dingen dort haben, dass das eigentlich dort besser wird. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch nur langfristig wirkt, wo es aber wichtig ist. Und dann fängt natürlich in der Legislatur die Arbeit auch mal ein Stück weit von vorn an, weil auch Dinge anders durchgemischt werden. Aber das ist zum Beispiel da, wo wir jetzt intensiv daran arbeiten, dass wir da also auch die Themen unserer Mitglieder dort vertreten. Und das ist natürlich auch eine Wechselwirkung, weil wir natürlich dann auch, wenn wir also mit den Bundestagsabgeordneten sprechen oder mit dem Bundesinnenministerium oder mit anderen, also wir gehen auch auf Veranstaltungen, um dort zu hören, wie die öffentliche Hand bestimmte Dinge dann auch plant. Also dass wir das also dann auch wieder in die Mitgliedschaft dort hineinspiegeln, weil wir sind Unternehmer und Unternehmer müssen natürlich für sich selber und natürlich auch für ihre Mitarbeiter über einen gewissen Zeithorizont in die Planung gehen. Das heißt also, die Dinge fallen alle nicht von Himmel und wir müssen erstmal verstehen, wo die Reise hingeht. Und soweit wir das auch beeinflussen können, wollen wir uns natürlich dann auch entsprechend dort zu Wort melden. Wir pflegen einen intensiven Austausch mit den Länder-CIOs, also reisen also auch dann auch die einzelnen Landeshauptstädte, ist auch immer dann immer sehr interessant. Also wir kommen dann mit so einer kleinen Delegation vom Databund-Vorstand und erleben dann die Landes-CIOs gemeinsam mit ihrem Stab. Das ist, glaube ich, etwas, das, was der neue FITCO-Vorsitzende auch gemacht hat. Der hatte etwas weniger Zeit als wir oder anders gesagt, wir haben uns etwas mehr Zeit genommen. Es ist schon nochmal interessant, die Landes-CIOs und ihren Stab auch nochmal in einem Gespräch am Tisch nochmal besser kennenzulernen und auch sich gegenseitig kennenzulernen. Und ich denke, den Standpunkt, den wir auch heute hier vortragen, der ist auch für Landes-CIOs interessant. Und umgedreht ist es für uns auch interessant, welche Schwerpunkte der ein oder andere dort mit seinem Stab dort verfolgt. Also das ist eben dieses ganze Thema Austausch, wo wir also sehr, sehr intensiv dabei sind. Und ja, in diesem Jahr ist natürlich die Comdigitale ein Höhepunkt, wo wir das natürlich versuchen, auch dann durch den Kongress, durch die Beiträge, durch das Zusammensein in Bielefeld vor Ort dann auch entsprechend zu vergegenständlichen. Also der Austausch ist immer wieder ganz, ganz wichtig. Und wir haben es im Databund eine sehr schöne Tradition gehabt, also eine der wichtigsten Termine im Jahr war halt immer die Zebitz. Also der war halt wirklich legendär. Also die Mitglieder, die sehr früh schon dabei waren, also die haben es also sehr, sehr genossen, dass man den Gemeinschaftsstand auf der Cebit hatte, die Standabende dort gemeinsam hatte und da auch den Austausch pflegen konnte. Und gut, die Cebit gibt es jetzt nicht mehr, aber wir haben jetzt natürlich mit der Comdigitale da jetzt auch nochmal Möglichkeiten gefunden. Felix hat es ja ausgeführt, dort in den Austausch dort zu treten. Und dann haben wir ganz viel Arbeit mittlerweile auch eben, wenn wir beteiligt werden an Gesetzgebungsverfahren. Also das ist dann etwas, wo wir also wir haben wenige hauptamtliche Mitarbeiter im Databund, wo wir also dort natürlich auch auf die Mitglieder zurückgreifen müssen. Und ich sehe das aber nicht als Nachteil, ich sehe es als Vorteil, weil ich glaube, wenn man sich an etwas beteiligen sollte, dann sollte man aus erster Hand verstehen, worum es geht. Und da sind wir eigentlich sehr stolz drauf, dass wir eben auch in den Arbeitsgruppen uns da eben sehr gut und selbstständig aus den Reihen der Personen, die sich also mit den Dingen tagtäglich auseinandersetzen, da also auch organisieren können. Und das ist halt so ein Gesamtbild und ist halt also etwas, was auch uns viel Spaß macht. Also der Databund wächst und wir sind also ein lebendes Ökosystem, wie man so schön sagt, dann an dieser Stelle. Ja, die Cebit kenne ich auch noch und eure Abende sind mir auch noch im Gedächtnis. Das war, sind eine nette Erinnerung. Das und bleibt, ja. Genau. Okay. Obwohl der Databund natürlich nicht nur eine Erinnerung ist, sondern es ist vor allem ja auch ein Versprechen auf die Zukunft. Also wenn man sagt, über Themen, über die wir aktuell nachdenken, ist es natürlich nicht nur irgendwie an dieser Willensbildung teilzunehmen und zu sagen, Mensch, wie können wir an der aktuellen Situation mitarbeiten, sondern wir denken natürlich schon auch im Verband stark in die Zukunft. Und gerade die kleineren Unternehmen mit unseren Hauptmitgliederzahlen, das immer irgendwo der durchschnittliche Databund-Unternehmer hat 20 Mitarbeiter, ja, knapp drunter. Das ist so die Größenordnung. Und sich da jetzt gemeinsam zum Beispiel auf den Weg zu machen, gerade wenn es um die Cloudifizierung unserer Produktpaletten geht, das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auch sehr, sehr aktiv. Und das ist was viele außerhalb des Databunds vielleicht auch nicht immer unbedingt sehen. Also mein Lieblingsdiss aus dem vergangenen Jahr war, Databund, das sind die Unternehmer aus den 80ern mit der Software aus den 90ern. Ja, und das ist natürlich bei weitem nicht so. Also A, hätte ich mein Unternehmen dann im Kindergarten gründen müssen. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass die Innovation gerade in so einem Hub wie dem Databund unglaublich nach vorne gehen kann. Wo man sich jetzt schon zusammensetzt und sich überlegt, wie cloudifizieren wir unsere Produkte, wie machen wir uns cloud-ready und sich auf diesen Weg macht, damit dann, wenn es mal irgendwann losgeht, ja, auch wir wirklich bereit sind und mitmachen können. Also wir diesen Databund als Innovationshub zu benutzen, das ist was ganz, ganz Wichtiges für uns, was wir auch als Vorstand wirklich fördern und fordern, weil wir sagen, nur so sind wir auch langfristig wirklich in der Lage, einen Mehrwert zu bieten für die Verwaltungsdigitalisierungslandschaft. Ja, also das kann ich nur unterschreiben, dass ihr nicht nur eine Erinnerung seid, weil wir haben ja gelegentlich auch beruflich miteinander zu tun. Aber nochmal zu deiner Aussage, wann geht's denn jetzt los? Also dass es losgeht, warte ich auch schon eine ganze Zeit dran. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren und ich warte die ganze Zeit, dass es losgeht. Was ist eure Prognose? Ach, das ist eine gute Frage. Da hört man ja auch die unterschiedlichsten Sachen. Also ich war im Januar auf einer Veranstaltung in Hannover und da wurde immer wieder gesagt, naja, selbst wenn die Cloud käme, die Fachverfahrenshersteller sind auf jeden Fall nicht Cloud-ready. Und da konnte ich sagen, natürlich sind wir Cloud-ready. Wenn wir alle in die Cloud umziehen, dann werden wir bereit sein. Und die Unternehmen, die nicht bereit sind, sich zu cloudifizieren, die wird der Markt bestrafen. Das muss man auch ganz klar sagen, ja. Wenn der Markt eine Entscheidung trifft, dann müssen die Marktteilnehmer auch dementsprechend darauf reagieren. Wenn wir jetzt allerdings aber hören in aktuellen Berichten, dass Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres die Verwaltungscloud dann schon stehen soll, dass es dann schon losgehen soll, das wirft dann doch auch schon ein, zwei Fragen bei mir auf. A, wirft es die Frage auf, ob das tatsächlich ein realistisches Ziel ist und B, wirft es bei mir die Frage auf, wenn das Ding so kurz vor der Vollendung steht, dann wäre es jetzt für mich als Unternehmer schon mal interessant, so die ersten Rahmenbedingungen zu erfahren, weil das muss man natürlich schon auch verstehen. Wenn man jetzt ein Produkt hinstellt, das dann funktioniert das ja nur, wenn es belebt wird. Wenn wir aber allerdings erst als Unternehmer, als Fachverfahrenshersteller quasi am Tag, wo das rote Band zerschnitten wird, erfahren, was wir jetzt in Zukunft bitte machen sollen und was die Rahmenbedingungen sind, naja, dann brauchen wir einen gewissen Innovationszyklus. Wir können das dann nicht über Nacht einfach umstellen. Selbst wenn wir uns auf den Weg gemacht haben, Cloud-ready zu werden oder uns selber als schon Cloud-ready verstehen, so würde ich das jetzt für mein Unternehmen verstehen. Aber das heißt ja lange nicht, dass ich über Nacht dann einfach mal ein Produkt wo einstellen kann. Also uns da möglichst frühzeitig mit einzubinden, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Diejenigen, die nachher die wirklichen Sachen einstellen, das ist unerlässlich. Und ohne das wird es nicht funktionieren und kein Erfolg werden. Wurdet ihr von der FITCO bzw. IT-Planungsrat nicht mit eingeladen in die Arbeitsgruppen? In welche Arbeitsgruppen? Zur deutschen Verwaltungscloud-Strategie. In die Arbeitsgruppen wurden wir nicht eingeladen. Also ja, das ist halt dieses Beteiligungsthema, also was ich vorhin bei X-Domea schon gebracht habe. Also man standardisiert Dinge, versucht Verabredungen zu treffen und diejenigen, die es betrifft, werden nicht beteiligt, was eben diese zwei hässlichen Nachteile hat, also dass man eben durch fehlende Transparenz dann die Beteiligung quasi torpediert. Ne? Also das eine folgt dem anderen dort auf dem Fuße und dann müssen halt viele Dinge im Nachgang dann wieder repariert werden. Und ich sag mal was Positives, die Wahrnehmung ist, dass sich das Klima etwas aufhält. Es wird besser, aber es ist noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, es ist gut und es hat eben auch viel mit Vertrauen zu tun. Und ja, also ich meine, das ist etwas, wo wir ja auch immer durch den Austausch immer darüber werben, dass eben dieses überskizzierte und hässliche Bild der Fachverfahrenshersteller, dass das mal gerade gerückt wird. Und man kann in der Diskussion gerne mal etwas zuspitzen, aber es gibt halt irgendwo auch Grenzen der Zuspitzung. Und wenn die unter die Gürtellinie gehen, und ich habe da durchaus Tendenzen erlebt, wo es noch ganz krassere Aussagen gab, verkennt man, glaube ich, auch, wer in den letzten 25, 30 Jahren den Laden in der öffentlichen Verwaltung dort zusammengehalten hat. Um es mal ganz deutlich zu sagen, technologisch wären viele Dinge von den Databund-Mitgliedern schon vor vielen Jahren möglich gewesen, wenn man es von der Regulatorik zugelassen hätte. Und das ist halt genau diese Wechselwirkung. Und oft kann ja ein Bürgermeister oder ein Landrat, selbst wenn er wollte, die Dinge ja in Deutschland nicht so regeln, dass das grundsätzlich anders wird. Da gibt's Experimentierklauseln und manchmal ist die Experimentierklausel auch nur viel Mut. Aber ich meine, irgendwann ist dann auch Schluss mit viel Mut und nicht jeder hat viel Mut und das ist vielleicht auch nicht immer der richtige Weg. Das heißt, man muss hier wirklich Vertrauen haben und wir sind seriös angetreten, wir sind ganz transparent in unserer Verbandsarbeit und ich glaube, das ist das, was wir versuchen auch einzubringen, dass wir dort einfach auch über die Zeit hinweg Vertrauen aufbauen und dass wir unseren Personen, die wir da auch im Gegenüber im politischen Raum finden oder im Raum der Ministerien auf den verschiedenen Ebenen, dass die das einfach auch merken, dass wir unterscheiden können zwischen Interessensvertretung und Auftragsvergabe, die aus unserer Sicht ein hohes Gut ist und es ist niemandem damit geholfen in Deutschland, dass man die Auftragsvergabe als oberstes Ziel dahingehend vereinfacht, dass die schnellste beschaffbare Lösung die beste Lösung ist. Also alleine, wenn man sich den Satz nochmal anhört, merkt man schon, dass das Unfug sein muss, weil am Ende sagt das ja nur sehr wenig dafür aus. Und wir stehen eigentlich dafür, dass wir wirklich die Innovationskraft, die in mittelständischen Unternehmen, in den Köpfen da drin steckt, dass wir die auch tatsächlich einbringen können. Und unsere Gesellschaftsordnung sollte dem ja auch gegenüber aufgeschlossen sein, weil das sind die Grundprinzipien, die wir haben. Es ist soziale Marktwirtschaft und an dieser Stelle versuchen wir, diese Dinge einfach da jetzt auch ein Stück nach vorne zu bringen, um da auch eine behutsame Verbesserung zu erreichen. Also wenn ich euch ein bisschen beruhigen kann zur Verwaltungscloud, das ist keine Technologie, die ihr nicht im Griff habt. Also wenn ihr euch mit moderner Technologie zur Cloudifizierung beschäftigt, ist das ein Thema, das macht ihr mit links. Ja, aber es geht ja wirklich eigentlich weniger um das, dass wir sagen, wie es in der Vergangenheit schlecht war, sondern wie wir es wirklich in der Zukunft besser machen wollen. Und das ist das, was, glaube ich, der Databund und das Sirko hatte ja schon erwähnt, dass wir versucht haben, jeden CIO in den Ländern zu besuchen, dass wir einfach klar machen, wir als Databund, als Mitglieder im Databund, wir wollen mitwirken und mitarbeiten. Der inhabergeführte Mittelstand ist ja gerade das. Das sind die Menschen hier aus den Kommunen. Wir sitzen vor Ort. Wir arbeiten an so einer Sache sehr, sehr gerne mit. Um Idealismus zu haben, braucht man keine A- oder B-Besoldung. Das können auch wir uns leisten. Und ich glaube, genau das ist der große Vorteil, den der inhabergeführte Mittelstand in Deutschland hat, dass wir eben nicht nur kennzahlenbasiert arbeiten, dass wir eben nicht nur nach bestimmten Gewinnmargen optimiert unterwegs sind, sondern dass wir wirklich auch mitwirken wollen, etwas zu verbessern und ja, voranzukommen in dem Themenbereich. Und das ist die Arbeitsweise des Databundes. Wir wollen nicht meckern, wir wollen nicht irgendwie hinstehen und sagen, so wie es jetzt ist, ist alles falsch. Und hättet ihr uns gefragt, wir hätten es viel besser gemacht. Das ist Blödsinn. Auch wir haben keine Allwetterlösung, ja, sondern wir sagen einfach, wenn wir uns mit an den Tisch setzen und unsere Gedanken mitgeben, dann wird es auf jeden Fall mal nicht schlechter. Und vielleicht lernt man hin und wieder aus dem gemeinsamen Gespräch mehr, als man aus dem Nichtgespräch lernt. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir wart im eGovernment-Podcast. Und ich gehe davon aus, wir werden uns auf jeden Fall wieder über den Weg laufen. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.